9? 10? 11? 12? Mitternacht. Jetzt wollen wir es tun. Ja, jetzt zeigt sich keine Menschenseele mehr auf der Straße. Nur Geister. Jetzt wollen wir es tun. Halt! Wir wollen nicht den Erstbesten im Stock nehmen. Ich hab allweg gehört, welcher der Schwerst im Stock ist, ist auch der Best im Stock. Gut, wir wollen die Immenstück prüfen. Heb an. Das ist ein federleicht Immenstock. Der soll dem Imker Jost sein Eigen bleiben. Oh, dieser könnte angehen. Ja, aber wir wollen ganze Arbeit verrichten und prüfen mehr Immenstöcke. Ja, das tun wir. Galgenstrick, die wir bald sind. Luzifer, ist derselbe Immenstock schwer? Just wie ein Mühlstein. Einen schweren Immenstock hab ich nimmer gehoben. Den wollen wir nehmen. So leicht. Das ist ein sonderbarer Seiltanz. Den habe ich nicht träumen gewollt. Na, wartet, Halunken. Nicht so hastig, Kumpan. Es ist finster, dass ich nicht sehe, wohin ich das Bein setz. Nicht Hund, noch Katz würd ich erkennen, ehe ich sie tret. Was sticht dich? Warum rupfst du mich bei den Haaren? Über deinen Mutterwitz. Ich kann den Immenstock kaum halten mit meinen beiden Händen. Wie sollte ich dich bei den Haaren rupfen? Ah! Schabernack! Musst du mir die Kopfhaut vom Schädel reißen? Nicht Haut noch Haare hab ich dir angerührt. Meine beiden Fäuste zwingen die Last kaum. Ihr sollt mir bald hitzig werden, Kumpans. Hölle! Was hast du für Missfallen an meinen Ohren? Wenn du es musst, dann reiß nachher dran, wo ich die Last vom Halse hab. Ah! Nimm deine Missklauen von meiner Nase. Luft! Lasst mir Luft, du niederträchtig Stück Mensch! Das macht das Fass überlaufen. Was musst du mir in meine Backen zerkratzen? Falschheit das! Jetzt trag aber deinen Immenstock alleine! Ach, Hundesohn! Oh, Saukerl! Satansbrut! Hühnerschiss, du Stinkiger! Hey, Bruder! Hörst du das? Wie sollte ich's nicht hören? Wird mir doch, wie wenn mir ein Grabeshauch ins Gebein fährt. Merk auf, Bruder, wir haben unser Sündigwerk zur falschen Stund begonnen. Mitternacht ist's. Geisterzeit. Himmlische Scharen, rettet uns! Rettet himmlische uns, Scharen, rettet uns! Wübgen, ist euer Sohn nicht zurück? Gott sei's geklagt, nein. und keine Menschenseele weiß, in welchem Flecken dieser Erd sich der Erzschalk herumtreibt. Schade, dass er nicht mehr zurückkommt. An Wipken, man sagt, ihr habt Nachricht vom Till. Nachricht? Ein Fuhrknecht hat ihn zu Nürnberg arg Narretei treiben sehen. Schad, dass der Till nicht mehr hier ist. An Wipken, an Wipken! Mein Ohm hat den Till zu Braunschweig getroffen. Da hat er der Herbergswirtin ins Weinfass geschissen. Ein Wunder wär's nicht. Er bleibt halt der Schalksnarr. Ein Jammer, dass unser eins die Schwenk vom Till bloß von anderen hört. Aber du hörst sie. Öfter und öfter erzählen die Leute von ihm. Sein Name nimmt zu. Er ist der weitbeschreiteste Narr in den Landen. Rammelt. Ist unter euch Herbergsgesellen ein Backnecht? Hier, Meister, ich bin ein Backknecht. Luder Bengel, missratener Hüpfiger. Wo hast du das Handwerk gelernt? Vielerorts, Meister. Faultier dahergelaufenes Ludenbock-Leersack. Das gilt mir so viel wie nirgends. Sag mir mindestens einen Ort. Schneidlingen. Breitlingen? Schneidlingen. Greitlingen, Muhlingen, Bratlingen, Garlingen, Zarlingen, Mollingen, Dollingen. Jauchgruben, Moorlöcher, Sumpfüssen. Da kenne ich keinen von. Oh. Warst du in keinem Ort, den ein redlicher Bäckermeister kennt? In Narrenkappenbeucher. Schweren und Kretze und aha. Das ist ein weit bekannt Ort und das Brot da ist gut. Ich nehm dich, du bist mein Backknecht ab heute. Backnecht! Backnecht! Du Mehlmade, Gräulige! Du Hühnerbock! Rammler! Rammelverlauster! Meister? Ich muss heute auf Namenstagsfeier zu meiner Schwester. Wechselbalg, Fehlgeburt, Abgang von einem sündigen Weibsbauch. Du wirst heute backen, alleine. Und wenn ich des Morgens zurück bin, dann will ich ein sauberes Stück Backwerk sehen. Recht, recht, Meister, recht. Recht und gut. Ich will mich tummeln und mühen, nicht rasten, noch ruhen, bis meine Hände Werk zu eurem Wohlgefallen verricht ist. Aber, Meister, was soll ich backen? Verdammt, was du backen sollst, das fragt ein Backknecht und ich dächte, du hättest das Handwerk bei vielen Meistern gelernt. Schweig! Meister! Wo mich ein Backknecht das fragt! Da gebe ich ihm Antwort. Eulen und Meerkatzen sollst du mir backen. Heidenlümmel, räudiger Balg vom höllischen Stinkpfuhl. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Meister. Ein nicht sehr alltäglich Backwerk habt ihr mir da befohlen. Eulen und Meerkatzen. Ich wette, das ist euch just beigefallen, weil das Verlangen an euch zehrt, uns beid zu ehren. Mich mit dem alten heiligen Zeichen der Eul, euch aber mit dem schimpflich rohen von einer Meerkatz. Anderweit habe ich mancherlei Grund zu fragen, ob ihr sicher seid in eurem braven Gemüte, was eine Meerkatz eigentlich ist. Meister, unter uns Bäckerburschen geraunet, eine Meerkatz ist bloß ihrem Namen nach eine Katz. In der Sach aber ist sie ein rechter, ausgewachsener Aff. So macht es meines Vaters Sohn Till nicht übel Lust, euch bei Meisterworte zu nehmen und euch Scharen von Eulen zu backen, aber nicht minder eine Horde von Affen. Potz, Kurzweil und Bosheit. Steht uns denn morgigen Abends nicht St. Niklas ins Haus? Der Abend von Freuden und Schenkung? Da könnte ein ausgefallen Gebäck einen ansehnlichen Preis machen. Tut die Tumpheit wundermächtig, geht sie gleich mit Schwenken trächtig. Der Verstand hat hier groß Macht, wenn er Schaden heckt und lacht. Backnicht, weis dem Meister dein Werk vor. Ach, Meister, gerade bin ich von all meiner Mühsal und Kunst im Stehen eingenickt. Heiliger Peter und Paul, nirgends ein Wecken, nicht eine Semmel, nicht ein Laib Brots, allerwärts Eulen und Affengetier. Knecht, was hast du Mistbock gemacht? Was ihr mich geheißen habt, Eulen und Meerkatzen. Das ist mein End. Die Kundschaft wird mir zum Bäcker Jeckel rennen. Für diese Missgebild zahlt mir keine Seel einen Groschen. Bezahl mir den Teig, du Brandschatz! Und Schänder! Meister! Meister, für all den Schaden, den Teig will ich euch zahlen. Das wollte ich dir raten, du Pestwanz. Aber das Backwerk, alles, wird dafür meins? Häng dir dein Schandwerk um deinen Hals, du Schabernack ausgepiechter. Bäckerskunst, Backwerk, so recht den St. Niklas zu Ehren. Auf, Frauen! Beschert euren Kindern ein Lachen und euren Alten ein fröhlich Auf! Eulen! Meerkatzen! Backwerk! Possierlich und allerfeinst! Eulen! Meerkatzen! Mutter, der Bäcker da bietet allerfeinst Backwerkfeil. Kauf uns von dem. Wenigstens eine Meerkatz. Mir aber eine Eul. Weil doch St. Niklas ist, Mutter. Die Hochschule der Bäckerskunst. Eulen! Meerkatzen! Zu euren Diensten, euer allergnädigste Gnaden. Was ist euer allergnädigster Gnaden, allergnädigster Wunsch? Ja, eine Meerkatz und eine Eul. Ja. Oh, plus eins von jedem. Aber euer allergnädigste Gnaden, euer allergnädigste Gnaden werden an diesem heiligen Tag doch nicht die allergnädigsten Kleinen kurz halten wollen. Wir haben St. Niklas. Seht euch das putzig Backwerk an. Eulen und Meerkatzen. Gut, dann sollen es von jeder Sorte drei sein. Jede Sorte drei. Mir aber halt er von jeder Sort Stücker 10 parat. Stücker 10 parat. Und mir lass er ein Dutzend von jedem, ehe ihm die Ware zu Ende geht. Achte, ihr könnt doch von diesem Schmuckwerk nicht gleich körbeweis nehmen. Andere wollen ihren Kindern auch eine Freude machen. Dann nehme ich 2 Dutzend. 2 Dutzend? 2 Dutzend von jedem. 2 Dutzend von jedem. Protzweib, nie kriegt das den Hals voll. Eulen, Meerkatzen, Backwerk, possierlich und allerfeinst. Eulen! Ruprecht! Ruprecht! Du Hohlkopf! Wo steckst du? Heidenweltsündiger Mistfuhl, Jauchpütz. Was gibt's weit? Um welchen Preis hast du dem Backknecht die Ware verkauft? Oh, Balg vom Drachen, leibhaftiger Lindwurm. Um den Preis vom Drachen, vom Teig, wollte ich sagen. Um was sonst? Ah, du Schandstück von einem Bäckermeister! Winzbeutel, du Schleuder, Mensch, Kopfloser! Komm auf und so doch deine Fürsten alle sind Treiber, Gräuel und Sünde. Soll ich dir sagen, welchen Gewinn er mit deinen Eulen und Meerkatzen gemacht hat. Hä? Was da? Gewinn? Mit diesem Eitel Schandwerk und Schimpf? 10 Weißpfennig hat er gemacht! Da spottest du, weil... Und vielleicht mehr? Vielleicht waren es mehr als 10 Weißpfennig! Oh, das gibt er mir alles zurück, dieser Sündenlump. Alles gibt er mir zurück auf Heller und Pfennig, der Drachen. Ja, geh, such ihn, such. Vielleicht findest du ihn an deinem Lebensend beim Kaiser von Lapmitania. Ich wette, er hat ihn nie und nimmer gefunden. Wenn der Till wäre kein Schalksnarr gewesen, hätte er sich von einem Meister Aff finden lassen. Ehe was wie der Bäcker zum Markt kommt, ist Eulenspiegel längst auf dem Weg in das Dorf Uelzen. Oder war es ein anderer Ort? Aber das ist lang her und es kann auch gut ein anderer Dorf gewesen sein. Na, trotzdem, besser wie ihr wird's nie eins wissen, wie? Außer Eulenspiegel selber, setz ich dazu. Er und ich, wir beide, wissen am besten, was, wo und wann der Erzschalk getan. Hab ich's doch heimlich gedacht. Nun, wo ihr euch für einen Gevattern vom Till gebt, da wird's euch an Schwenken vom Schalksnarren auch Förder nicht mangeln. Wisst ihr kein saftig, recht säue Stück für ausgewachsene Leute? Ich wüsste manches. Wenn uns die Herbergswirte nicht peinlich verhungern und dürsten ließ. Hela, Wirtin! Ja! Soll jenes Zwergichtstück von einer Schweinskeul alles gewesen sein, was einem hungrigen Mann bei euch aufgetischt wird? Und Wein, bitte ich, fehlt euren Gästen. Ihr habt's nicht mit Bettlern noch Wegelagerern zu tun. So ist es. Derweil uns neuer Braten gemacht wird und ein guter Wein uns erwärmt, will ich die Herberg mit der Historie verweilen, wie Eulenspiegel, da Winter und Notzeit war, das Wagstück nicht scheut und sich bei einem Kirschner zu Aschersleben verdingt, wo er doch von allem Handwerk am ärgsten das Kirschnerhandwerk hasst. Wird's wohl so sein. Warum, sag mir, willst du mit Macht in diese lausige Stadt? Weil Winter ist, Hammel. Notzeit und Teuernis und die Straßen sind voll von Eis und Schnee und die Feldweg kannst du nicht finden. Aber in Aschersleben findest du nur eine Stelle. Eine, sagst du? Du wirst sie nicht wollen. Das lass mich sehen. Hast du je zur Winterzeit in einer Kirschnerstub gesessen, in welcher 1000 Stück Schafsfell lagern, frisch gegerbt? Ich hab schlimmeren Gestank erlebt. Und ich kenn Eis und Schnee und räudige Hünd und hungrige Wölf und ich kenn Wintersnächt ohne Dach überm Kopf. Und ich hab Rinden gefressen und wo ist die Stell, die du sagst? In der Kirschnergass, bei Kirschner Glimpf.